Ab 6. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Sick D. Thank you. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sick D. DJ Set on Air. Jetzt mit Sick D. We'll be right back. Spiel. Sputnik. We just need to forget about everything. Yeah. Für tausende Party-Peeps auflegen? Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Sputnik Heimspiel. Thank you. DJ-Set on Air. Jetzt mit